das andere teilhaben und nicht einander verabscheuen. Verzweifelter Mensch, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen.